Die kindliche Kaiserin las, was da stand, und es war genau das, was in diesem Augenblick geschah, nämlich die kindliche Kaiserin las, was da stand. »Alles, was geschieht«, sagte sie, »schreibst du auf. Alles, was ich aufschreibe, geschieht.« Das Eigenartige war, dass der Alte vom wandernden Berge den Mund nicht geöffnet hatte. Er hatte ihre und seine Worte hingeschrieben, und sie hatte sie so gehört, als ob sie sich nur erinnere, dass er eben gesprochen habe. »Du und ich«, fragte sie, »und ganz Phantasien, alles ist in diesem Buch verzeichnet?« Er schrieb, und zugleich vernahm sie seine Antwort. »Nicht so. Dieses Buch ist ganz Phantasien und du und ich.« Die kindliche Kaiserin schwieg eine Weile, und der Alte schrieb zugleich auf, dass sie schwieg. Dann sagte sie leise, »Ich brauche deine Hilfe.« »Ich weiß. Du bist die Erinnerung Phantasiens und weißt alles, was geschehen ist bis zu diesem Augenblick. Aber kannst du nicht vorblättern in deinem Buch und sehen, was erst geschehen wird?« »Leere Seiten. Ich kann nur zurückschauen auf das, was geschehen ist. Ich konnte es lesen, während ich es schrieb, und ich weiß es, weil ich es las, und ich schrieb es, weil es geschah. So schreibt sich die unendliche Geschichte selbst durch meine Hand. Du weißt also nicht, warum ich zu dir gekommen bin? Nein, und ich wollte, du hättest es nicht getan. Durch mich wird alles unveränderlich und endgültig, auch du, goldäugige Gebieterin der Wünsche. Dieses Ei ist dein Grab und dein Sarg. Du bist in die Erinnerung Phantasiens eingegangen. Wie willst du diesen Ort je wieder verlassen? Jedes Ei ist der Anfang neuen Lebens. Wahr, aber nur, wenn seine Schale aufspringt. Du kannst sie öffnen, du hast mich eingelassen.« Der Alte schüttelte den Kopf und schrieb es auf. »Es war deine Kraft, die es bewirkte. Aber da du nun hier bist, hast du sie nicht mehr. Wir sind eingeschlossen für immer. Wahrlich, du hättest nicht kommen dürfen. Dies ist das Ende der unendlichen Geschichte.«